Hallo, Schlumpf, wach auf! Was ist los, Papa Schlumpf? Tolles Wetter draußen. Wozu hast du Lust? Ich denke, zum Surfen auf dem Schlumpfensee. Ich stehe morgens am Fenster. Schlumpfensee.